Thema: Fertiggerichte und selber kochen. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Hier geht es um die Essgewohnheiten und die Frage, welches besser ist. Hausmannskost, das heißt selbstgekochte oder Fertiggerichte. Ich finde, die gesunde Ernährung fängt mit gesunden Lebensmitteln und gesunden Zutaten an. Eine abwechslungsreiche Ernährungsweise bedeutet, 4 Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen, sowie Bioprodukte, mageres Fleisch, viele saisonale und Vollkornprodukte zu verzehren. Viele wollen ihre falschen Ernährungsgewohnheiten loswerden und, soweit es geht, weniger Fastfood und Fertiggerichte essen. Hausmannskost ist immer am besten. Jeden Tag selbst zu kochen ist natürlich kompliziert, wenn man unter Zeitdruck steht. Wir nehmen uns ja nicht einmal Zeit fürs Essen, geschweige denn fürs Kochen. Das sollten wir aber, denn Kochen macht Spaß und hat ein richtiges Gemeinschaftsfeeling. Geht es um die Zubereitung eines Familienessens oder eine Palatschinkenparty mit Freunden. Wenn ich mit meiner Mutter koche, planen wir den Einkauf. Die Auswahl im Supermarkt ist zwar groß, aber man darf nicht wahllos einkaufen, denn es gibt viele ungesunde Lebensmittel. Besonders bei No-Name-Produkten ist es wichtig, die Zutatenliste zu lesen. Wir ziehen immer heimische und saisonale Produkte vor und kombinieren fertig mit frisch, das heißt, werten Fertiggerichte mit frischem Salat oder Gemüse auf. Wir kochen größere Mengen und frieren sie ein. Am Wochenende haben wir zum Beispiel Paprikahuhn zubereitet. Es geht einfach und ist sehr lecker. Dazu braucht man nur Tomaten, Paprika, Brustfilets, Zwiebeln, Gewürzpaprika, Kümmel, Öl und Salz. Und nächsten Freitag will ich eine Palatschinkenparty mit Freundinnen machen. Das wird lustig werden. Zutaten besorgen, backen, Musik hören, tratschen und eine leckere Süßspeise essen. Wenn es schnell gehen muss, sind halbfertige Produkte die günstigere und gesündere Alternative. Nach Hause kommen, eine Dose öffnen oder eine Tiefkühllasagne kurz in der Mikrowelle erwärmen. Für viele Familien sieht so das Abendessen aus. Immer mehr Menschen entscheiden sich gegen das Kochen. Bestimmt ist es eine Frage der Zeit und der Bequemlichkeit. Aber ist es auch eine Frage des Geldes? Der Kauf von Fastfood und Fertiggerichten ist in der Regel teurer als das Zubereiten frischer Speisen. Viele Reste lassen sich gut einfrieren. Ansonsten kann man sie am nächsten Tag mit ins Büro nehmen. Kochen kann auch heißen, dass ich mir einfach einen Salat zubereite oder Nudeln mache. Wenn man mal selbst mit dem Kochen angefangen hat, dann fällt einem ja auch erst auf, dass das ganze Fertigzeug nach gar nichts schmeckt. Natürlich kann man das Abendessen auch online bestellen. Auch ich habe Bestell-Apps auf meinem Handy. Es geht blitzschnell. Man gibt seine Adresse ein oder lässt seine Position bestimmen. Man klickt sich durch zahlreiche Menüs auf der Webseite des Restaurants und wählt das passende Essen aus. Ich kann bar oder online mit Kreditkarte bezahlen. Das Menü wird nach einer halben Stunde geliefert. Nachher muss ich mich nicht einmal um den Abwasch kümmern.